Labor für Entrepreneurship. Zu Gast jemand Besonderes, Franz Dullinger. Wir haben gerade gehört, wie sagt man, Educational Entrepreneur. Sie sind ein Political Entrepreneur, würde ich sagen. Sie sind jemand, der in der Politik was gemacht hat, was es so in den konventionellen Bahnen nicht so ohne weiteres gab. Da frage ich Sie mal, wie würden Sie sich selber einschätzen? Sie haben ein bisschen Ihre Region aufgemischt, machen die sehr viel mehr unternehmerisch, bringen den Funken Entrepreneurship ein bisschen, jedenfalls so zum Erkennen, vielleicht noch nicht richtig zum Leuchten, aber so ein bisschen, so vom Glühwürmchen aufwärts. Aber sagen Sie, wie würden Sie sich einschätzen? Was ist das genau, was Sie machen? Nachdem ich mich eigentlich seit ganz vielen Jahren von klein auf immer dafür eingesetzt habe, dass in der Region was los ist und dass man gemeinsam was organisiert und dass es da verschiedene Strukturen gibt, Vereine und Gemeinderäte, die dafür eigentlich Voraussetzungen schaffen sollen und die es nicht machen. Haben Sie gesagt, jetzt muss man einer her, der es macht. Jetzt müssen wir es anders machen. Ja. Und dann haben wir ein paar zusammengetrommelt in der Region und dann habe ich die Frage gestellt, seht ihr es auch so, dass wir für diejenigen, die wirklich anpacken, die morgens aufstehen mit glänzenden Augen und sagen, ich bringe meine Sache weiter, dass wir für diejenigen einen Raum schaffen müssen. Ja, das sehen wir auch so. Ja, okay, dann nimmt jeder von euch beim nächsten Mal 5 solche mit und dann haben wir eine Mannschaft geformt, die sagt, wir wollen uns einsetzen, dass bei uns was los ist, machen wir uns eine Art Programm, wie es sonst nur der Staat macht. Wir gestalten, was wir brauchen, wo wir in 10 Jahren stehen wollen, ja. Und holen uns dazu direkt aus Brüssel einen Topf in die Sparkasse Arnsdorf und gründen vor Ort ein Board, das diejenigen unterstützt, von denen wir glauben, dass sie uns wirklich weiterbringen. So, das war ja erstmal ein frommer Wunsch, da aus Brüssel Geld zu holen in die Sparkasse, wie heißt es, nach Arnsberg? Arnsdorf, genau. Arnsdorf. So, und wie ist dann weitergegangen? Hat Brüssel einfach so Geld geschickt? Brüssel hat grundsätzlich gesagt, sie finden die Idee interessant, aber zwischen Brüssel und Berlin und München und das der Bezirksregierung sind so ein paar Stufen. Und die Sherpas dazwischen, die haben natürlich da keine Freude, weil das sind ja die Bahnen, über die dieses Subventionieren und dieses Machtausüben über sehr viele Jahre eintrainiert ist. Aber interessanterweise haben wir im Wettbewerb mit der bayerischen Verwaltung tatsächlich den Zuschlag bekommen. Aber das war ja nicht gleich über Nacht. Erzähl mal, wie das war. Niemand hat ja wahrscheinlich auf Sie gewartet. Sie waren auch gar nicht vorgesehen im System. Auch eher so ein Ärgernis, haben Sie mir erzählt. Mhm. Und das ist auch sofort verständlich. Und dieses Ärgernis ist beharrlich dabei geblieben. Und irgendwann, so, aber erzählen Sie mal so von Anfang an. Also vom Ärgernis bis zum ersten Erfolg. Vorm Ärgernis war das, was ich vorhin erzählt habe. Dass wirklich viele ganz engagierte Menschen da sind, die nicht nur die Probleme und Risiken sehen, sondern die sagen, wir haben es wirklich in der Hand und lass uns zusammenhelfen. Jetzt brauchen wir nur noch Mittel. Und von 2001 an habe ich da immer umgerührt und gesagt, da liegen in Brüssel Töpfe, die genau für solche Versuchslabore Chancen bieten. Lasst die uns nutzen. Und ja. Dann hat man mir von 2001 bis 2004 eigentlich gesagt, dass das alles unnötiger Aufwand wäre, lassen Sie mich mit Peanuts in Ruhe. 3 Millionen sind ja etwas, womit man sich nicht befassen kann. Sie haben gleich 3 Millionen gefordert. Das ist die maximale Größe für diesen Versuchslabortopf, den man als Region an Land ziehen konnte. Und wir sind immer dran geblieben. Alle anderen Stellen haben nichts Besseres entgegenzusetzen gehabt und mit dem Netzwerk, das wir über die Zeit aufgebaut haben, Kommunalpolitiker, andere Unternehmer, haben wir irgendwann so viel Dampf zusammenbekommen, dass wir tatsächlich von Brüssel den Zuschlag bekommen haben. Oh. Und wie ist es dann weitergegangen? Haben alle gesagt, das ist her mit den 3 Millionen? Und dann habe ich zunächst mal einen Anruf bekommen aus München, jetzt haben sie sich die Suppe eingebrockt, jetzt löffeln sie sich auch selber aus. Sie kommen ja aus dem Land, aus der Grenzregion. Die sind ein bisschen blöd, fanden die in München, wenn man so aus der Grenze mit dem ist. Anspruch, da solche zu finden, die Neues vorhaben und noch dazu in solchen Zeit, in 2 Jahren, so viel Geld für neue Projekte ausgeben, das ist doch unmöglich, bei Ihnen ist ja nichts. Ja. Das hat Sie gefreut, dass Sie das so sehen. Ja, und vor allem schon angespornt. Ja. Und es war dann hochinteressant, dass wir eine Auftaktveranstaltung gemacht haben und in der Regierung gesagt haben, so, jetzt ist der Start, lasst uns anpacken. Und der Verantwortliche aus Brüssel sagt, es war die höchste Teilnehmerzahl, die er in allen Regionen bis dahin gesehen hat, in einem ländlichen Raum. Das hat sich dann später nochmal herausgestellt, weil wir ziemlich schnell durchgestartet sind und deswegen die Land Development Agency uns mal eingeladen hat, wie es schafft es, in so einem dünn besiedelten ländlichen Raum genau die rauszufinden, mit den glänzenden Augen. Ihr habt in kurzer Zeit fast 200 angesprochen, wir 20. Da sieht man, was dieses Netzwerk derjenigen, die ähnlich drauf sind, bringt. Enge Beziehungen persönlicher Art in so einem ländlichen Gebiet sind eine starke Kraft. Ja. Was haben Sie da denn genau gemacht? Wir haben uns diejenigen gesucht, die sagen, ich habe eigentlich eine Idee in der Schublade, aber an diesem Eck kneift es ein bisschen und an dem anderen. Ich habe hier ein Beispiel hergelegt. Ein Schreiner, der auf den Baustellen arbeitet und sieht, dass bei den modernen Ziegeln, die immer poröser werden, weil sie ja immer mehr Isolierwert leisten müssen, die Dübel rausfallen. Wenn der Installateur reinbohrt und will was befestigen, kommt er wieder raus, weil der konventionelle Dübel ja nach 1000 Umdrehungen konisch aufgeht und immer nur an einem Punkt hält. Hat er einen gemacht, der nicht mehr 1000 Umdrehungen braucht, sondern nur noch eine 90-Grad-Umdrehung und der Dübel klemmt auf der kompletten Achse. Es gibt weltweit 4 große Gewinderoller. Jeder hat gesagt, eine ovale Schraube, was ja der Engpass bei der Geschichte ist, kann man nicht machen. Das hat er dann selber gemacht. Und von seiner Idee bis dahin, dass er dieses Ding verkaufen kann, ist ja sehr viel zu tun. Ja. Und er ist Schreiner und er hat unendlich viel Know-how, ist ein Tüftler, hat wahnsinnig viel Energie. Aber es gehört einfach noch das eine oder andere drum. Und er hat schon als Schreiner 2 Jahre damit verbracht, dafür ein Patent zu erhalten. Und es bedarf nochmal Zeit und vor allem doch am Anfang Kontakte und auch Kapital, weil er keine Bank ihm glaubt. Und dieses Konstrukt an Beratung, Kontakte und maßgeschneiderter Spritze konnten wir in dem Fall bieten. Weil wir das gemacht haben, ist dann auf einmal die örtliche Bank aufgestiegen und weil auch die örtliche Bank deswegen noch eine andere und die Geschichte konnte ins Laufen kommen, wächst sehr stark, lastet Behindertenwerkstätten aus, macht Anschauungsunterricht in den Schulklassen mit seinem Patentanwalt, gibt somit der Region viel zurück, was nicht entstehen hätte können, wäre nicht so eine Einrichtung da, die da mithilft, Steine aus dem Weg zu räumen. Yeah. Manchmal sind es kleinere, manchmal sind es größere. Und 170 solcher Beispiele, nicht immer so anschauliche, haben wir in 3 Jahren heben können. Da sind projektbezogen 400 Arbeitsplätze rausgekommen, was wiederum viele Leute interessiert hat, weil man ja dann damit mit weniger als 10.000er Welle lostreten konnte, wo man häufig ja 100.000 in einen neuen Arbeitsplatz investiert. Ja. Können Sie noch ein paar andere Beispiele sagen? Das ist schön mit dem Dübel, weil es tatsächlich so nur diese eine Drehung braucht. Mhm. Aber wenn es so viele gab, sagen Sie uns mal ein paar. Wir sind ja immer auf der Suche nach Ideen, vielleicht kommt uns da selber auch was. Ich nehme gleich ganz exotisch, damit ich diesen Unternehmerbegriff weiterfasse. Ein Kindergarten. Die standen vor dem Problem, dass sie immer jüngere Kinder aufgenommen haben und damit die Zeit für die etwas Größeren, die kurz vor der Schule waren, immer weniger wurde und die Schulen haben sich schon beschwert, was ist denn bei euch los? Man merkt, da ist nicht mehr so viel Betreuung da. Und es war definitiv über die übliche Maschinerie nicht möglich, so ein Modul für die Vorschule aufzuziehen. Interessanterweise war die Sekretärin an dem Kindergarten der Unternehmer und hat die zusammengetrommelt, haben ein Modul geschnitzt und wir konnten mit ganz, ganz wenig Geld da reingehen. Ein Vorschulmodul aufziehen mit der Personalentwicklung, mit den paar Utensilien, die sie da brauchten, wo bald darauf fast ganz Bayern zum Hospitieren kam und die mittlerweile das Geld schon längst wieder zurückbezahlt haben, aber es war so ein kleiner Kick notwendig, dass Neues entsteht. Können Sie irgendwas sagen, wie Sie das geschafft haben, diesen unternehmerischen Geist in diese Region zu setzen? War das Ihr, dass Sie oft mit den Leuten gesprochen haben oder was? Wie kann man sich das vorstellen? Wie schafft man von null in der Grenzregion, wo die Münchner sagen, so irgendwie nix, Afrika so ungefähr, wie schafft man da, dass da was anfängt zu blühen? Also ich frage mal, wie kommt man von null auf eins? Ich weiß nicht, ob wir jemals auf null waren, ich glaube nicht. Das ist schon ein Vorurteil, ja. Und ich glaube, man braucht da den Geist nicht zu setzen, vielleicht ein bisschen ein paar Nebelschwaden auf die Seite räumen und... Der ist schon da, der Geist. Genau, und die eine oder andere Chance bieten. Jetzt springe ich zum landwirtschaftlichen Beispiel. Irgendwann gehe ich zum Spargel kaufen. Dann sagte sie, habe ich in der Zeitung gesehen, sind Sie nicht von der Initiative? Da wollte ich eigentlich auf die Auftaktveranstaltung gehen, aber dann hat sie im Dorf geheißen, da geht es doch um Innovation, was willst denn da du? Und jetzt weiß ich, dass ich da hingehört hätte und wenn Sie mal Zeit haben, dann kommen Sie und dann packen wir das an. Das ist einer, der es vom 10 Hektar Betrieb dazu geschafft hat, in Mitteleuropa bei dem Biogemüse ganz vorne mitzuspielen, indem er sich immer wieder Neues einfallen lässt und gut kooperiert und so weiter. Und das ist vielleicht ein Beispiel für das, was unser Anliegen ist, dieses Selbstsicherheit gewinnen, ein bisschen mehr noch Vertrauen. Bei uns am Land ist schon häufig noch die Stimmung, naja, gibt es das nicht alles schon und kann ich es wirklich? Und zwar an dem Eck bin ich... Nicht nur bei Ihnen auf dem Land, das ist hier auch. An dem Eck bin ich gut, aber reicht es dann auch? Und das ganze Technische würde ich mir zutrauen, aber alles, was da drumherum noch notwendig ist, naja... Buchhaltung, ja. Und dass da einfach jemand in der Region ist, der dran glaubt und der immer wieder zeigt... Sogar der hat es geschafft, das war ja sogar nur ein kleiner Scheiner und so, und was der kann, das kann ich auch, so eine Stimmung und Neid erzeugen. Neid ist ja das beste Regionalentwicklungswerkzeug, nachdem der erste Gemüsekonservenmann gekommen ist mit der Idee, koschere Gurken in New York anzubieten, sind seine 6 Konkurrenten auf der Matte gestanden, was lese ich da in der Zeitung, ihr gebt denen Unterstützung, warum ich nicht? Ja, weil du mit deiner Idee nicht kommst. Hast keine? Natürlich habe ich eine. So kommt Bewegung zustande. Ja, das ist eine interessante These. In Deutschland braucht es Neid, dass ein bisschen was passiert. Neid ist ja reichlich vorhanden. Also auf dieser Ressource sozusagen aufbauen. Auf der Ressource Neid. Und also einer hat was und wenn der was kriegt, will ich das auch haben. Kann man in der Universität auch mit erklären. Also auch haben ist ein weit verbreitetes Prinzip. Neid, aber das ist ja auch ein bisschen gefährlich. Sehr gefährlich. Gerade am Anfang hatten wir genau das Thema. Er ist Unternehmergeist, Entrepreneurship, wirklich das, was wir als Region ganz vorne hinstellen wollen. Wäre nicht Tourismus auch ein Thema oder die erste energieautarke Region? Wollen wir wirklich die Region sein, die konsequenter als alle anderen den Entrepreneur, den Unternehmer nach vorne stellt? Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass eine kritische Masse an Bürgermeistern und Unternehmern da spontan ja gesagt haben. Aha. Weil sie über sehr viele Jahre eben die Erfahrungen machen, in solchen wirklich engagierten Agenda-Gruppen und wie das alles heißt, am Ende des Tages kommt es auf den drauf an, der macht und tut. Und wenn ich wirklich was unterstützen will, muss ich eben an den ran und das ist alternativenlos. Und an den ran zu kommen und ihm wirklich das zu bieten, was er brauchen kann und nicht bloß wie viele institutionalisierte Einrichtungen, die davon leben, bereitzuhalten, was vielleicht sein könnte, das einer brauchen könnte, aber in Wirklichkeit nur dazu da ist, Freunde zu sichern. Das war unser Anliegen. Ja, ich habe gerade von Professor Bilou gehört, dass so in Deutschland offenbar dieses Thema Entrepreneurship sozial nicht so gut aufgehoben ist. Neid und auch die Angst vor dem Fehl. Es gibt ja einen schönen Satz, der wird so ein bisschen so unter Unternehmern gehandelt: Wenn Neid und Missgunst dich umschlingen, denk an Götz von Berlichingen. Auch ein deutsches Phänomen, also dass man sich eigentlich da verteidigen muss und nicht der Erfolg irgendwas Positives ist. Was passiert denn mit denen, die erfolgreich sind? Werden die dann anerkannt? Sind das Rollenvorbilder oder sagt man auch, da muss was fishy sein, da muss was, es kann was nicht ganz in Ordnung sein? Der war da vorher ein einfacher Schreiner, jetzt ist er auf einmal so, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Da haben wir mehrere Muster. Einer, der sehr viel bewegt hat in unserer Region, der 72 alleine angefangen hat und jetzt 5000 Mitarbeiter hat weltweit im Innenausbaubereich, der sagt, wer Erfolg hat, nein, das ist ein Naturgesetz, aber es kümmert mich nicht. So ungefähr der Götz von Berlichingen ja, etwas höflicher umschrieben. Wie kommt das, dass in Ihrer Region, liegt es an Ihnen? Sind Sie das Ferment, sind Sie der Katalysator, der das bewirkt hat? Sicher nicht allein, aber es braucht tatsächlich auch eine Figur, die das mal aufgreift. Eine Figur, die auch dann zunehmend ausbaut und ein paar ansteckt und dass diese Gruppe eine kritische Masse erreicht und auch gehört wird und in Bewegung bleibt und ausbaut. Ja. Das ist ja eigentlich ein Fulltime-Job. Wie war denn das? Ist da dann für Sie auch eine Stelle rausgesprungen oder machen? Am Anfang haben Sie wahrscheinlich alles nebenbei gemacht. So ist es. Es war die erste Phase ziemlich zäh über ganz lange Zeit. Und wenn dann so ein Pilotprojekt kommt, dann ist eine kleine Scheibe dabei, die man auch für diese Anschubleistungen nehmen kann. Aber dann gibt es ja da immer solche Deadlines von diesen Programmen. Und dann war wieder eine Durchstrecke und da sind solche Netzwerke, wie Ashoka, dann schon eine ganz gute Sache. Das bringt mich auf das nächste Thema. Sie sind ja Ashoka Fellow. Ja. Das ist ja eine hoch angesehene Organisation. Ich wusste gar nicht, dass die sowas wie Political Entrepreneurship fördern. Die gelten ja so für Social Entrepreneurship. Was hat die Ashoka-Leute begeistert an ihrem Ansatz? Ich glaube, ganz oben das Thema Empowerment, andere anstoßen, immer weiterzumachen und dass das tatsächlich ein Thema ist, das, ich bitte jetzt mehr auf Europa, in ganz Europa ein Thema ist, dass da irre viel Geld genau für diese Ziele ausgegeben werden, aber es ewig nicht dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Ja. Und wie schafft man Strukturen, dass man Entrepreneurship, Unternehmergeist, Neues in die Regionen bringen, schneller ausbreitet, da kann ich einen kleinen Beitrag leisten. Ja, es gibt ja so auch wieder so unter Unternehmern, vor allem Mittelständler, so ein Wort, das heißt, uns nimmt man es weg und verteilt es an Leute, die es nicht können. Wir Mittelständler können es, wir wissen, wie Entrepreneurship geht, wir sind sparsam, wir investieren in unsere Unternehmen, wir werden hoch besteuert, können nicht für die Konzerne ausweichen durch Auslandskonstruktionen oder so. Also haben einen relativ hohen Steuersatz und dann gibt man das in Subvention für Leute, die eher eine 80% Scheiternsquote haben. Wie ist denn die Scheiternsquote bei Ihnen? Bisher gut. Es gibt von den 170 noch keinen Ausfall. Ah ja. Jetzt kann man darüber streiten und diskutieren, wo war es besser angelegt, wo war es schlechter angelegt. Durch diese Eingangsmeldungen, na was wollt ihr da unten, da gibt es ja sowieso nichts, haben wir am Anfang ein paar Projekte gefördert, in der Summe vielleicht 20%, die wir aus jetziger Sicht unter dem Thema Rationalisierung zusammenfassen würden, der einfach mal aufräumt, weil er es lange Jahre nicht gemacht hat. Das wäre jetzt definitiv zu wenig. Nur, das muss man halt auch mal wissen, was ist für Potenzial da und jetzt freuen wir uns, dass immer noch bessere Sachen herauskommen. Und wir sind auch dazu übergegangen, dass wir von den Subventionen hin zu nachrangigen Darlehen gegangen sind. Wir haben die Restmittel aus diesem Starterprogramm, das ganz oder hauptsächlich die Funktion gehabt hat, überhaupt an die Menschen heranzukommen, gehört zu werden und interessant zu werden, die Restmittel in einen Fonds eingebracht, wo viele regionale Unternehmer und auch ein paar Banken drauf gezahlt haben, und jetzt ist ein nachhaltiges Instrument in der Region, wo wiederum die gesucht werden, die gute Idee haben, die Bank die entsprechenden Sicherheiten nicht sieht und ein großer VC sagt, Mensch, so weit unten, so ein kleines Projekt, da kann ich schlecht anfangen, in diese Lücke können wir da reingehen. Und das ist das nächste Instrument. Wesentlich ist, dass jetzt permanent solche hinzukommen und der Prozess wachsen kann. Vielleicht so zum Schluss, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? In 5 Jahren dort, dass diese Instrumente wie der Fonds mehr geworden sind und das an Return bringen, dass die Leistung von so einem Regionalmanagement-Team getragen werden kann, plus ein kleiner Topf gespeist wird, wo spezielle Sachen, Schüleraustausch, spezielle Hochschulsachen, unabhängig von politischen Töpfen getragen werden können. Also ein großes Stück weit unabhängig von den dieser Bürokratie, öffentlichen, den bürokratischen Gebäude. Ja, so praktisch eine unternehmerische Agentur, die sich auch aus eigenen Mitteln der Region speist. Genau, weil jetzt war ja immer noch die öffentliche Hand zur Startphase notwendig. Ja. Nee, ganz toll, finde ich. Also großartig, was Sie da erreicht haben. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und dachte immer, kann doch gar nicht wahr sein, aber es hat Bestand und kriegt jetzt auch Anerkennung. Das hatte sie am Anfang nicht so. Sie haben immer gesagt, die nehmen uns überhaupt nicht für voll. Das war der Anfang. Der European Enterprise Award hat dann noch mehr so Bewegung in diese politische Diskussion gebracht. Ja. Diese Machtverteilung in diesem Mehrebenensystem, wer darf das sein, der da öffentliches Geld rausgibt und ist so eine Region, die so nah dran ist an den Unternehmen, auch neutral genug, findet die besten Ideen. Und ist hochinteressanterweise der Generaldirektor der Regionalpolitik, der für 50 Milliarden Euro verantwortlich ist, war hochinteressiert, mir die Erfahrungen der Basis wirklich mitzukriegen, weil der ja in der Regel von beamteten Zwischenstrukturen immer sehr stark gefilterte Informationen bekommt. Wunderbar. Erstmal vielen Dank. Wir haben in der Pause dann noch ein bisschen Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen und so mehr zu erfahren. Labor für Entrepreneurship. Zu Gast jemand Besonderes, Franz Dullinger. Wir haben gerade gehört, wie sagt man, Educational Entrepreneur. Sie sind ein Political Entrepreneur, würde ich sagen. Sie sind jemand, der in der Politik was gemacht hat, was es so in den konventionellen Bahnen nicht so ohne weiteres gab. Da frage ich Sie mal, wie würden Sie sich selber einschätzen? Sie haben ein bisschen Ihre Region aufgemischt, machen die sehr viel mehr unternehmerisch, bringen den Funken Entrepreneurship ein bisschen, jedenfalls so zum Erkennen, vielleicht noch nicht richtig zum Leuchten, aber so ein bisschen so vom Glühwürmchen aufwärts. Aber sagen Sie, wie würden Sie sich einschätzen? Was ist das genau, was Sie machen? Nachdem ich mich eigentlich seit ganz vielen Jahren von klein auf immer dafür eingesetzt habe, dass in der Region was los ist und dass man gemeinsam was organisiert und dass es da verschiedene Strukturen gibt, Vereine und Gemeinderäte, die dafür eigentlich Voraussetzungen schaffen sollen und die es nicht machen. Haben Sie gesagt, jetzt muss man einer her, der es macht. Jetzt müssen wir es anders machen. Ja. Und dann haben wir ein paar zusammengetrommelt in der Region. Und dann habe ich die Frage gestellt, seht ihr es auch so, dass wir für diejenigen, die wirklich anpacken, die morgens aufstehen mit glänzenden Augen und sagen, ich bringe meine Sache weiter, dass wir für diejenigen einen Raum schaffen müssen. Ja, das sehen wir auch so. Ja, okay, dann nimmt jeder von euch beim nächsten Mal 5 solche mit. Und dann haben wir eine Mannschaft geformt, die sagt, wir wollen uns einsetzen, dass bei uns was los ist, machen wir uns eine Art Programm,